Also es begann damit, dass die Polizei völlig unberechtigterweise und völlig willkürlicherweise gedroht hat, Demonstrationen aufzulösen. Und zwar mit der Begründung, es sei zu laut, was ja ziemlich lächerlich ist. Driller pfeifen bei einer Demo sind ja das Normalste der Welt. Nachdem die Polizei einige Male unsere Redner und Rednerinnen unterbrochen hat, begann sie, die Demonstration aufzulösen und die Leute abzudrängen. Ich stand zufälligerweise in der ersten Reihe. Es war wirklich zufällig, weil ein Kollege mich gebeten hat, der sich eine Zigarette drehen wollte, ich solle mal das Transparent für ihn halten. Und als die Polizei begann abzudrängen, habe ich als demoerfahrener Mensch keinen Widerstand geleistet, sondern ich habe dem Drängen nachgegeben und bin zurückgewichen. Und in dem Moment hat mich auch schon von hinten ins linke Auge Pfefferspray erwischt. Also völlig überzogene Handlung der Polizei. Ja, es war überhaupt nicht begründet. Es war eine völlige Willkürmaßnahme. Und natürlich hätte ich ganz, ganz große Lust, den Einsatzleiter wegen Körperverletzung anzuzeigen. Ich weiß aber, dass das wohl keinen großen Sinn hat. Ich denke, also eine öffentliche Anzeige würde es ja wohl Sinn machen. Also öffentlich müsste das dann passieren. Ja, ich berate mich da vielleicht nochmal mit einem Anwalt oder mit rechtskundigen, erfahrenen Leuten. Auf jeden Fall wäre es natürlich berechtigt, weil diese Maßnahme war durch gar nichts gerechtfertigt. Ich habe keinen Widerstand geleistet. Das war eine völlige Willkürmaßnahme. Ja, ich glaube, das Problem wird sein, dass die Polizei in ihrem Chorgeist, wenn es zu einer Gerichtsverhandlung kommt, sich absprechen und eben falsche Aussagen machen. Das ist ja hinlänglich bekannt. Deswegen glaube ich, dass man da vor Gericht wenig Chancen hat. Ja. Gut, ich danke dir. Alles klar.